Augen auf News. Amtsenthebungsresolution im US-Kongress. Ein Artikel von Helga Zepp LaRouche. Die Ereignisse, scheinbar unabhängig voneinander und doch Teil derselben Dynamik, überschlagen sich. Immer mehr institutionelle Kräfte auf der ganzen Welt reagieren auf die unmittelbare Gefahr des Ausbruchs eines neuen, diesmal thermonuklearen Weltkrieges. Der republikanische Abgeordnete Walter Jones hat jetzt eine Resolution in den US-Kongress eingebracht, die einen lauten Warnschuss vor dem Bug Präsident Obamas und potenziell den ersten Schritt für ein Amtenthebungsverfahren darstellt. Bei den giftigen Angriffen seitens bestimmter Kreise im Westen auf den neu gewählten russischen Präsidenten Putin handelt es sich um Vorkriegspropaganda, während gleichzeitig in eben diesem Westen die Demokratie in Gefahr ist, begraben und endgültig durch eine Diktatur ersetzt zu werden. Der französische Präsidentschaftskandidat Jacques Chéminade bringt ein neues Element in die strategische Gleichung, deren Ergebnis über die potenzielle Auslöschung der Menschheit oder eine neue Weltordnung auf der Basis der Vernunft entscheidet. Das Auftreten von Israels Premierminister Netanyahu, Außenminister Lieberman und Verteidigungsminister Barak hat auf der jüngsten Konferenz von APEC in Washington kein Zweifel daran gelassen, wie gefährlich nahe sich die Welt am Ausbruch eines globalen thermonuklearen Krieges befindet. Nimmt man die Ankündigung hinzu, dass Israel über sein Vorgehen gegen das angebliche iranische Atomwaffenprogramm unabhängig von den USA entscheiden wird, Obamas Erklärung, die USA würde nicht zögern, Gewalt einzusetzen und Forderung Israels von den USA, bunkerbrechende Bomben und Tankflugzeuge zu kaufen, wird klar. Der Druck für eine militärische Intervention gegen den Iran hat fast den Siedepunkt erreicht. Gleichzeitig mit dem APEC-Treffen am 5. März veröffentlicht eine Gruppe führender ehemaliger amerikanischer Militärs, darunter General Hoare und Admiral Zinni, in einem beispiellosen Schritt als ganzseitige Anzeige der Washington Post ein Appell an Präsident Obama, dem Druck für einen für die USA und Israel gefährlichen Krieg gegen den Iran nicht nachzugeben. Es ist unter Militärkreisen in den USA, Europa, Russland und China ein offenes Geheimnis, dass Israel alleine zu einem Krieg gegen den Iran nicht imstande ist, dass die Atomanlagen im Iran mit konventionellen Waffen nicht ausgeschaltet werden können und dass es sich bei dem Einsatz von thermonuklearen Waffen automatisch um einen globalen Krieg handelt. Jeder, der sich ernsthaft mit dieser Materie beschäftigt hat, weiß, dass die Menschheit in einem solchen Krieg ausgelöscht wird. Walter Jones bringt Absetzungsresolution ein. Umso bedeutsamer ist es, vor diesem Hintergrund, dass der in Militärkreisen hoch angesehene republikanische Abgeordnete Walter Jones aus North Carolina am 7. März im US-Kongress eine Resolution eingebracht hat, die feststellt, dass die Anwendung offensiver Militärgewalt durch einen Präsidenten ohne vorherige und eindeutige Autorisierung durch den Kongress ein schweres Verbrechen und Vergehen darstellt, das nach Artikel 2 Absatz 4 der Verfassung durch Amtsenthebung geahndet wird. Diese Resolution wurde an den Justizausschuss weitergeleitet und somit ist der erste Schritt zur Schaffung einer Rechtsgrundlage gemacht, um Präsident Obama sowohl wegen des Kriegs gegen Libyen zu belangen, bei dem er den Kongress umgangen hatte, als auch im Falle militärischer Operationen gegen den Iran ohne Zustimmung des Kongresses ein sofortiges Amtenthebungsverfahren einzuleiten. Mit einiger Verspätung stellte auch der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, in der FAZ vom 7. März unter der Überschrift Deutschland, Israel und die iranische Bombe die Forderung nach einer öffentlichen Debatte darüber, was die Optionen und potenziellen Verkäufe der Krise für Deutschland bedeuten könne. Und vor allem über die Frage, wie verhalten wir uns, wenn Israel angreifen sollte? Für diese Frage sei immer noch Merkels Rede vor der Knesset im Jahr 2008 maßgeblich, in der sie die Verteidigung Israels als Teil deutscher Staatsräson bezeichnet habe. Dahinter könnte deutsche Politik in einem israelisch-iranischen Konflikt kaum zurück. Im Klartext bedeutet dies, dass Deutschland im Kriegsfall voll in die Auseinandersetzung hineingezogen und die deutsche Bevölkerung aller Voraussicht nach zur Zielscheibe von thermonuklearen Gegenschlägen der Verbündeten des Irans würde. Angesichts dieser brennenden Lunte ist es umso ungeheuerlicher, mit welcher Gleichschaltung sich die Medien und die allermeisten Politiker vor und nach der Wahl an der Kampagne gegen den nächsten Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, beteiligt und zum Büttel des angloamerikanischen Project Democracy und damit der Interessen des British Empires gemacht haben. Der CDU-Abgeordnete Wellmann, der als Wahlbeobachter vor Ort war, bestritt im Übrigen die These von einer allgemeinen Wahlmanipulation. Es handelte sich um Einzelbeschwerden von Personen, die nicht in den Wahllisten aufgeführt seien. Wenn es wahr wäre, dass es in jedem dritten Wahllokal Unregelmäßigkeiten gegeben habe, dann hätte Putin bei einem Wahlergebnis von 64% immer noch weit über 50% erhalten. Und das sollte eigentlich selbst für die selbsternannten Liebhaber der Demokratie genug sein. Demokratie nur für die anderen? Es gehört schon eine ganz gehörige Portion Ruspe dazu. Den Anschein der Sorge um Demokratie und Menschenrechte in Russland, China oder Syrien auf das eigene Schild zu schreiben, wenn in den USA und in der EU gerade der letzte Rest von Demokratie abgebaut und Diktaturen errichtet werden. Diese Heuchler des britischen Empire, die Regimewechsel für alle Staaten verordnet haben, die sich der Kontrolle des globalisierten Finanzsystems entgegenstellen, wollen den berühmten Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen und sehen den Balken im eigenen nicht. Wo bleibt die Demokratie, wenn Obama seinen Wahlkampf mit 1 Milliarde an direkten Wahlkampfspenden durch die sogenannten Super-PACs finanziert, die er selbst noch vor 2 Jahren als eine Gefahr für die Demokratie bezeichnet hat? Und was gilt die Stimme des einzelnen Wählers, wenn der Wahlkampf der Republikaner mindestens ebenso 1 Milliarde kosten soll, die von 100 Millionären und Milliardären gespendet werden, die sich laut Spiegel Online soeben in ein Luxushotel in Palm Springs getroffen haben? Der frühere Richter am obersten Gerichtshof von New Jersey, Andrew Napolitano, veröffentlichte soeben einen beißenden Angriff auf Obama und dessen Justizminister Eric Holder wegen deren Entscheidung, amerikanische Bürger ohne irgendeinen juristischen Prozess allein aufgrund von Entscheidungen des Präsidenten töten zu lassen, wie es im Falle der Ermordung von Anwar al-Awlaki und anderem der Fall war. Selbst Nazi-Soldaten und Seeleuten, die während des Zweiten Weltkrieges in New York und Florida verhaftet worden waren, sei das Recht auf einen Prozess nicht verweigert worden. Und der russische UN-Botschafter Vitali Churkin beleuchtete soeben, um was es sich bei der angeblichen syrischen Opposition handelt, nämlich um in Libyen trainierte Terroristen, die in speziellen Trainingszentren ausgebildet würden und von dort aus gegen die legale Regierung in Damaskus eingesetzt wurden. Und die, könnte man noch hinzufügen, von Katar und Saudi-Arabien eben wie die in Syrien eingesetzte und von aus Irak eingeschleuste Al-Qaida finanziert werden. Und in Europa? Hier haben die Regierungen soeben mit ihrer Unterschrift unter dem Vertrag über die sogenannte Fiskalunion, der eine Schuldenbremse für alle Mitgliedstaaten verordnet, die Parlamente entmachtet, indem das Budgetrecht an Brüssel abgetreten und das Demokratieprinzip ebenso wie der Sozialstaat und die Tarifautonomie abgeschafft wird. Der geplante ESM, der vollkommen im Geheimen und immer nach dem Notstandsprinzip à la Carl Schmitt arbeiten soll, wird ein unkalkulierbares Risiko für die Steuerzahler bedeuten. Mit diesen Maßnahmen wird Europa eine Transferunion, eine umfassende Solidaritätsbeitrags- und Schicksalsgemeinschaft und praktisch ein Bundesstaat. Und all dies wurde bisher den Bürgern untergejubelt, ohne auch nur eine einzige öffentliche Informationskampagne oder Debatte darüber zu führen. Damit hat die Regierung ganz eindeutig die Grenzen überschritten, die das Karlsruher Verfassungsgericht in seinem sogenannten Lissabon-Urteil von 2009 festgelegt hatte. Die soeben erfolgte Kompetenzausweitung der EU verlangt eine neue Verfassung nach Artikel 146 des Grundgesetzes. Das heißt, es ist dringend eine Volksabstimmung darüber notwendig, ob die Bürger dieses Landes wirklich den letzten Rest ihrer Souveränität an eine seelenlose, diktatorische Bürokratie abtreten wollen, an deren Inkompetenz zudem leider nicht der geringste Zweifel bestehen kann. Ohne Transparenz, ohne demokratischen Prozess, dafür aber umso heimlicher und diktatorischer haben die EU-Bürokratie und die Mehrzahl der europäischen Regierung gerade beschlossen, dass Schnee schwarz wird. Alle Macht geht von der Exekutive aus. Das Volk ist entmachtet, heißt es de facto plötzlich. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Wir brauchen sofort eine Volksabstimmung, gemäß Artikel 146 des Grundgesetzes, ob wir wirklich diese vollständige Aufgabe der Souveränität und die Selbstaufgabe in einem Bundesstaat wollen, bei der angesichts der Sachlage die deutschen Bürger die Zeche zu zahlen hätten. Professor Dr. Wolfgang Kahl von der Universität Heidelberg hat sich neben anderen für diesen Weg ausgesprochen, weil er die Gefahr sieht, dass das Bundesverfassungsgericht innerlich zu zerreißen droht, wenn es die einzige Instanz sein soll, der die Entscheidung über Demokratie und Rechtsstaatprinzip überlassen bleibt. Leider geht es nicht nur um den inneren Zusammenhalt des Bundesverfassungsgerichts. Der einzige Weg, wie wir die Gefahr eines globalen thermonuklearen Krieges verhindern können, liegt in der Überwindung der Systemkrise des Finanzsystems in der transatlantischen Region. Wir brauchen deshalb die sofortige Einführung eines Trennbankensystems in der Tradition von Franklin D. Roosevelt als ersten Schritt, ein Kreditsystem in der Tradition von Alexander Hamilton und eine wirtschaftliche und politische Ordnung zwischen den Staaten dieser Welt, die sich am Gemeinwohl, der Kreativität des Menschen als Quelle des gesellschaftlichen Reichtums und der Menschenwürde und an den universellen Gesetzen des Universums orientiert. Es geht um nichts weniger als die Existenz und die Zukunft der Menschheit. Schließen Sie sich uns an.